Ich beantworte einige Fragen noch ganz schnell und dann schauen wir in das Handbuch. Wir sollten in Kapitel 1 kommen, bevor der Abend zu Ende ist. Die erste Frage ist, muss ich Erlaubnis erhalten, für eine kranke Person oder für Familienmitglieder zu beten, um Erfolg zu sehen? Antwort, nein. Nein, musst du nicht. Denk dran, dass Offenbarung stückweise geschieht. Ich respektiere die Menschen, die vor uns diesen Weg gegangen sind und alles, was sie getan haben, wie sie den Boden vorbereitet haben und es uns möglich gemacht haben, darauf viel leichter voranzuschreiten. Wie auch immer, viele Dinge, die früher gesagt wurden, sind falsch. Eigentlich sage ich es nicht gerne so, aber es gibt Grade von Wahrheit. Die Bibel ist die pure Wahrheit, einfach gesagt. Es gibt Lehrmeinungen, die sagen, bevor du für ein Kind betest, musst du die Erlaubnis der Eltern haben, denn sie haben die Autorität über das Kind und all das. Zunächst. Es ist richtig, dass du Gott immer gehorchst, selbst wenn du dabei Menschen ungehorsam sein musst. Even if you have to disobey man to do it. Okay? Now, because of that, and here's where a lot of people misunderstand. Der Grund, warum viele Menschen unsere Lehre missverstehen, ist folgender. Ich glaube und lehre, was ich in der Bibel lese, genau das, was da steht. Also wörtlich, was da steht, ohne irgendetwas hineinzulesen und herauszulesen. Lies, was da steht, und dann tu, was da steht. Ich weiß, viele Menschen sagen, dass sie das tun, aber das stimmt häufig nicht. Und oft liest du es durch die Brille deiner Kirche. Oder durch die Brille einer Theologie, die auf Misserfolgen beruht. Irgendwer betet für irgendwen und es passiert nichts. Und dann wenden wir uns ab und sagen, es war wohl nicht Gottes Wille, denn ich habe gebetet und es ist nichts geschehen. Aber dein Scheitern beweist doch den Willen Gottes nicht. Oder? Als der Vater seinen Sohn zu Jesus brachte, traf er zuerst die Jünger an. Sie versuchten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. An diesem Punkt hätten wir gesagt, es war wohl nicht Gottes Wille. Wir haben es versucht und nicht hinbekommen. Aber Jesus sagt, bringt den Jungen zu mir. Sie machten es und Jesus befreite den Jungen. Das zeigt, dass das Versagen der Jünger nicht Gottes Wille war, denn Jesus tat immer Gottes Willen, nicht wahr? Und dann nahm sich Jesus die Jünger vor und rügte sie wegen ihres Unglaubens. Er sagte nicht, macht euch keine Sorgen wegen des Jungen, ihr habt es ja versucht. Es war einfach nicht Gottes Zeit. Vor 5 Minuten war es nicht Gottes Wille und außerdem solltet ihr das nicht tun, sondern ich. Er sagt nichts von diesem Unsinn, den wir heutzutage von uns geben. Das ist immer eine Ausrede für jemanden, der nicht die Kraft hat, einen anderen freizusetzen. Das ist der Grund, aus dem diese Ausreden kommen. Also es ist ganz einfach. Leute fragen, musst du nicht vorher die Erlaubnis haben, denn wenn sie den Dämon haben wollen, dann können sie ihn doch behalten. Nein, du brauchst keine Erlaubnis. Und zweitens, nur weil sie diesen Dämon wollen, heißt es nicht, dass sie ihn behalten können. Nein, hier ist der Unterschied. Du sagst, aber überfährst du dann nicht ihren Willen? Nein, tue ich nicht. Ich überfahre den Willen des Dämons. Ich setze mich nicht über den Willen dieser Person weg. Zunächst mal weißt du ja gar nicht, was der Wille dieser Person ist. Du sagst, aber wenn ich sie frage und sie sagt mir nein, okay. Zuerst weißt du ja gar nicht, ob du mit dem Menschen oder mit einem Lügengeist sprichst. Der Lügengeist kann dir sagen, nein, ich will gebunden bleiben, ich will krank bleiben oder was auch immer. Und du kannst es nicht durchschauen. Aber hier ist die gute Nachricht. Jesus gab uns Vollmacht durch seinen Namen. Ihr wisst jetzt, was ich damit meine. Es ist seine Autorität, wie ich schon sagte. Er befahl uns, Dämonen auszutreiben und die Kranken zu heilen. Now, if he said cast out devils, he didn't say, and like I said earlier, don't put qualifications. Wie ich schon vorher sagte, setzt keine Bedingungen dahin, wo Jesus keine gesetzt hat. Er sagte also, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Und das bedeutet, dass du einen Dämon austreiben kannst, selbst wenn jemand ihn behalten will. Auch wenn sie ihn behalten wollen, hast du Vollmacht über ihn. Du hast keine Vollmacht über den Menschen, aber über den Dämon. Du kannst den Dämon wegschicken. Und wenn die Person ihn zurückhaben möchte, kann sie ihn zurückhaben. Und danach wird sie 7-mal glücklicher werden. Right? If they want it back, right? Wenn sie ihn zurückhaben wollen. Die Tatsache, dass Jesus dieses Beispiel wählte, zeigt, dass Dämonen aus Leuten ausgetrieben wurden, die Gott nicht folgen wollten. Sie wollten den Dämon zurück. Denn Jesus sagt, dass der ausgetriebene Dämon dürre Orte durchwanderte und Ruhe suchte und keine fand. Dann kehrte er zurück in das Haus, aus dem er gekommen war, und findet es geputzt und geschmückt, aber nicht gefüllt. Also sucht er sich 7 andere, schlimmer als er selbst, und geht hinein. Das beweist, dass dies genau die Situation ist, in der wir uns befinden. Genau die Situation. Du hast das Recht, jeden Dämon auszutreiben und jede Krankheit zu heilen. Aber du hast nicht das Recht, oder lasst es mich so ausdrücken, wir können dich heilen, aber wir können nicht dafür sorgen, dass du nie wieder krank wirst. Wir haben das Recht, jede Person freizusetzen. Aber der einzig sichere Platz für diesen Menschen, nachdem er freigesetzt wurde, ist, ein Jünger zu werden und in der Wahrheit zu wandeln. Ihr habt sicher bemerkt, dass Jesus uns nicht befohlen hat, Menschen zu retten. Warum nicht? Weil du keinerlei Kontrolle darüber hast, ob jemand gerettet wird. Jesus sagte, geht und macht Jünger und geht und predigt das Evangelium. Das Komische ist, dass er das so sagt, predigt das Evangelium, denn das hat mit Rettung zu tun. Und Rettung hat mit einer Wahlmöglichkeit zu tun. Aber er sagte auch, heilt die Kranken. Er sagte nicht, betet für die Kranken. Er sagte auch nicht, redet mit den Kranken über das Gesundwerden. Er sagte, predigt das Evangelium, denn sie müssen eine Wahl treffen, ob sie gerettet werden wollen. Aber bei Kranken sagte er, heilt die Kranken, denn ihr habt das Recht, sie freizusetzen, wenn sie krank sind. Es hat nichts mit ihrer Entscheidung zu tun. Versteht ihr? Denn ihr habt durch Jesus Autorität über jede Krankheit und über alle Dämonen. Also habt ihr Autorität nicht über Menschen, sondern über Dämonen. Wenn du also deine Vollmacht über die Dämonen ausübst, bedeutet das nicht, dass du Autorität über den Menschen ausübst. Es ist schon witzig. Wenn mich jemand fragt, was machst du heute? Und ich sage, also ich werde das Evangelium verkünden, dann würde er sagen, großartig, das ist gut und das solltest du tun. Ich würde keine Schwierigkeiten bekommen. Aber wenn ich zu jemandem sage, ich war draußen und habe Kranke geheilt, würden sie sagen, du meinst wohl, Gott hat dich benutzt, die Kranken zu heilen. Seht ihr den Unterschied? Jesus sagte nicht, geht raus und versucht es oder tut das oder macht was anderes. Er sagte es sehr deutlich, ihr sollt gehen und die Kranken heilen. Und wenn sie es nicht taten, hat er sie sich vorgeknöpft. Es liegt an unserem Vokabular, dass wir uns solche Gedanken machen. Und solange wir Babys sind, werden wir uns mehr über die Semantik sorgen als über die Ergebnisse. Wenn du sagst, ich war unterwegs und habe Dämonen ausgetrieben, wirst du keine Probleme haben. Ja, wir haben Dämonen ausgetrieben. Aber sage, wir haben Kranke geheilt und die Reaktion ist erstaunlich. Sofort hörst du, du kannst die Kranken nicht heilen. Warum stehst du dann bei mir für Heilung an? Nicht? Kommt, denkt mal drüber nach. Der Mensch hat natürlich irgendetwas damit zu tun. Irgendetwas. Wir wissen, dass es Gott ist, der heilt, denn Menschen können nicht heilen. Aber wir haben etwas damit zu tun. Das Problem ist, dass wir uns so viel Sorgen darüber machen, wie wir es ausdrücken sollen, dass wir mehr Zeit einsetzen, die Randbedingungen zu definieren, als euch zu lehren, was ihr braucht, damit ihr Ergebnisse seht. Wir machen uns solche Sorgen, dass uns jemand missversteht. Und wo ich das sage, gibt es noch ein paar Sachen, die ich schnell ansprechen möchte. Eine Frage war, was sagt die Bibel über Beten für Kranke und das Land einnehmen im Allgemeinen und im Speziellen das Massaker an den Aborigines in der Vergangenheit? Gute Frage. Ich weiß, dass es eine Menge Beiträge zu dem Thema das Land wieder einnehmen und solche Sachen gibt. Und ich kann euch sagen, ich will mich nicht darauf einlassen. Zuerst, ich habe keine Aborigines getötet. Wenn überhaupt, sind meine Ahnen diejenigen, die getötet wurden. Ich bin zum Teil amerikanischer Ureinwohner. Also war es mein Volk, das verfolgt wurde. Und hier ist schon ein Problem. Wir müssen erkennen, ich hatte damit in keinster Weise etwas zu tun. Und die Bibel sagt sehr klar, dass wir keinen Menschen mehr nach dem Fleisch kennen. Versteht ihr? Es heißt, dass wir noch nicht einmal Jesus nach dem Fleisch kennen. Wir kennen ihn so, wie er jetzt ist. Wenn ich keinen Menschen nach dem Fleisch kenne, dann kenne ich euch nicht mehr aufgrund eurer Hauptfarbe. Ich kann euch nicht mehr aufgrund eures ethnischen Hintergrunds kennen oder irgendetwas anderem. Ich kann euch nur nach dem Geist kennen. Das bedeutet, dass es nur zwei Familien auf der Erde gibt. Du bist entweder mein Bruder oder meine Schwester oder nicht. Ich nenne selten jemand Bruder, denn ich kenne dich nicht. Vielleicht bist du's, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich meine, vielleicht sage ich zu dir Bruder oder Schwester. Vor langer Zeit sagte Gott zu mir, nicht jeder, der dich Bruder nennt, ist auch dein Bruder. Denn ihr gehört entweder zur Familie oder ihr gehört nicht zur Familie. Wenn ich dich lang genug kennenlerne, kann ich es vielleicht sagen. Aber nicht aufgrund dessen, was du mir erzählst. Sondern aufgrund dessen, was ich dich tun sehe, wie du handelst, wie du dich verhältst, was ich durch den Geist spüre. Not based on what you tell me, but based on what I see you do, how you act, what I sense by the Spirit. Wenn ich sehe, wie du Gott und deinen Nächsten liebst, das wird mir sagen, wer du bist. Nicht durch deine Worte. Ich kenne Leute, die nicht rausgehen, sondern hauptsächlich diskutieren. Und ehrlich gesagt, verschwende ich meine Zeit nicht mehr damit. Hauptsächlich deshalb, weil Jesus nirgendwo in der Bibel sagt, dass wir das tun sollen. Er sagt, heilt die Kranken, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, predigt das Evangelium. Das ist, was ich tue. Glaube ich, dass wir das Land besitzen sollen? Ja, das glaube ich. Du sollst auf folgende Weise das Land besitzen. Du machst Jünger und wendest Menschen von der Dunkelheit zum Licht. Und wenn du das tust, dann änderst du eine Stadt. Du änderst eine Stadt nicht, indem du nur herumläufst und Dinge prophezeist. Versteht ihr? Wenn das alles ist, was du tust. Um eine Stadt zu ändern, muss man Menschen ändern. Gott kümmert die Gebäude nicht. Jesus ist nicht gekommen, um für ein Gebäude zu sterben. Er kam, um für Menschen zu sterben. Wenn ihr eine Stadt ändern wollt, dann ändert keine Gebäude, sondern ändert Menschen. Im Kern geht es darum, Menschen zu suchen. Was mich angeht, ich weiß, dass es bestimmte Situationen gibt, wo Leute besondere Dinge getan haben. Und es wird im Neuen Testament nicht viel darüber gesagt, wie wir für andere Menschen Buße tun sollen. Also, wenn du es nicht getan hast, würde ich mir darüber keine großen Sorgen machen. Right? So if you didn't do it, I wouldn't spend a lot of time worrying about it. See, here's the thing. Es geht um Folgendes. Aus irgendwelchen Gründen, und ich kenne diese Gründe, das ist nicht schwierig, würden die Leute eher etwas tun, das sie gut aussehen lässt, als etwas, was sinnvoll und wirksam ist. Sie möchten gerne als Experten angesehen werden. Wir wollen keine gewöhnlichen Menschen sein. Gott hat uns berufen, die Bibel zu lehren und auf unsere Lehre zu achten. Wir sollen Menschen lehren und sie zu Jüngern ausbilden. Aber weil wir so gerne der Welt ähnlich sein wollen, möchten wir lieber ein Diplom als seelsorgerlicher Berater haben. In counseling. Understand? There is no ministry. Es gibt aber in der Bibel keinen Dienst der Beratung. Der Heilige Geist ist unser Ratgeber. You understand? Now, und das sage ich deshalb, weil wir eine christliche Subkultur aufgebaut haben. Wir sind wie die übrige Welt geworden. Und häufig erfüllen diejenigen, die Berater für Christen werden wollen, nicht die weltlichen Maßstäbe für Berater. Dann gehen sie zu den Kirchen. Und weil die Kirchen Hilfe so dringend nötig haben, nehmen sie jeden und lassen ihn dort alles machen. Deshalb kannst du hereinkommen und Experte für irgendwas sein, und so kommt ein ganzer Haufen Müll in die Kirche. Und weil diese Experten als Experten gesehen werden möchten, können sie dir über jedes Problem detailliert sagen, wo es herkommt, die geistliche Wurzel, und sie brauchen so 5 Jahre, um dich zu befreien. Aber die Bibel sagt nirgendwo, therapiert die Dämonen aus. Sie sagt, treibt sie aus. Und ein klares, lautes Komm raus ist wirkungsvoller als 6 Monate Therapiesitzung. Versteht ihr? Amen. Now. Jetzt bin ich mal ganz offen, falls ich das bisher noch nicht gewesen sein sollte. But the problem Das Problem der Kirche und der Grund, warum die Menschen das tun, ist der, dass sie nicht die Kraft haben, um Menschen freizusetzen. Also müssen sie dich dazu bringen, deine Probleme selbst wegzuarbeiten, anstatt deine Probleme auszutreiben. So, what goes on in the church? Die Kirchen machen oft alles genauso, wie es auch in der Welt gemacht wird. Und das ist nicht richtig. Wenn wir die Gemeinde Jesu Christi sind, wenn wir ein göttlicher, übernatürlicher Organismus sind, dann muss das, was in uns ist, anders und getrennt sein von dem, was in der Welt ist. That is separate and different from that which is in the world. And if the world can do what you're doing, und wenn die Welt das tun kann, was wir tun, dann ist das, was wir tun, nichts Göttliches. Stimmt's? We should be able to do things that the world cannot do. That's what makes it a sign. Wir sollten in der Lage sein, Dinge zu tun, die die Welt nicht tun kann. Das macht es zum Zeichen. Darüber haben wir schon gesprochen. Wenn du heute in der Kirche einen Heilungsdienst haben willst, brauchst du nur einen Abschluss in Sportwissenschaft und Ernährung. Ernährung ist zu einem Gott geworden. Die Schrift spricht von Leuten, deren Bauch ihr Gott geworden ist. Wir möchten gerne glauben, dass damit nur gefräßige Menschen gemeint sind. Aber dein Bauch ist ebenso dein Gott, wenn du nur davon sprichst und darüber nachdenkst, welche Nahrung du brauchst und was du essen kannst. Wenn diese Nahrung schlecht für dich ist und jene gut, und wenn du diesen chemischen Zusatzstoff hast, dann kannst du dieses Essen essen. Und das hier nimmst du dafür und diese Krankheit kannst du heilen, indem du einfach deine Essgewohnheiten änderst. Das kann jeder tun. Das ist nichts, was auf Gott hinweist. Ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, aber der Grund, warum du das machst, ist, dass du keine Kraft hast, Menschen zu befreien. Jesus hat nie jemandem gesagt, dass er erst etwas tun muss, damit er frei wird. Er heilte einfach. Und das war für Menschen ein Zeichen der Kraft Gottes. Die Idee, dass wir vorher erst gewisse Dinge tun müssen, kommt durch weltliches Denken hinein. Das bringt die Welt in die Kirche und das Dumme ist, dass sie oft besser sind als wir. Und das lässt uns schlecht aussehen. Du kannst nicht gegen den Teufel auf seinem eigenen Boden gewinnen. Das schaffst du nicht. Du musst im Geist bleiben. Wenn Satan dich vom Geist trennen und ins Natürliche ziehen kann, wird er dich in Fetzen reißen. Also musst du im Geist bleiben, sodass er zu dir kommen muss, um gegen dich zu kämpfen. Und wenn er das tut, wirst du jedes Mal gewinnen. Versteht ihr? Der Schlüssel ist, im Geist zu bleiben. Ihr fragt, wie bleibe ich im Geist? Indem ihr das Wort befolgt. Ihr tut, was es sagt. Ihr tut es zum Zeitpunkt, den es sagt. Ihr tut es, wie es gesagt ist. Und ihr versucht nicht, all die anderen Sachen herauszufinden. Es gibt Dinge, die du nicht wissen musst. Wenn du dich an das Wort Gottes hältst, garantiere ich dir, hast du mehr Psychologie als jeder andere durchschnittliche Mensch. Der Grund, warum ich das sage, ist in Jakobus zu finden. Es heißt, es gibt zwei Weisheiten. Es gibt göttliche, himmlische Weisheit, die von oben herabkommt, und es gibt eine irdische, teuflische Weisheit. Das sind die einzigen beiden. Entweder du übst göttliche Weisheit aus oder teuflische. Jesus sagte, ich werde gehen und gekreuzigt werden. Und Petrus sagte, nein, das werden wir nicht zulassen. Jesus dreht sich zu ihm um und sagt, geh hinter mich, Satan. Als er das sagte, begründete er auch, warum er ihn Satan nannte. Weil du nicht die Dinge Gottes meinst, sondern die der Menschen. Jesus sagte nicht die Dinge des Teufels. Er sagte, geh hinter mich, Satan. Das bedeutet Widersacher. Und der Grund, warum er ihn Satan nennt, ist, dass er wie ein Mensch denkt und nicht wie Gott. Versteht ihr? Es gibt nur zwei Gesinnungen. Es gibt Gottes Sinn und den des Teufels. Du denkst entweder mit dem Sinn Christi oder mit dem Sinn der Welt. Und wenn du mit dem Sinn der Welt denkst, denkst du mit dem des Teufels. Warum? Weil die ganze Welt unter der Gewalt des Teufels ist. Versteht ihr? Es gibt keinen neutralen Bereich. Denkt immer daran, es gibt keinen neutralen Bereich. Wenn es einen neutralen Bereich gäbe, hätte Jesus nicht sterben müssen. Denn wir hätten uns dorthin begeben und uns neutral verhalten können. Aber es gibt kein Neutral. Es gibt entweder Gott oder den Teufel. Ganz einfach. Jesus sagte, wenn die Frucht schlecht ist, ist der Baum schlecht. Und wenn der Baum schlecht ist, ist die Frucht schlecht. Ein guter Baum kann keine schlechte Frucht bringen. Und ein schlechter Baum keine gute Frucht. Was meint er damit? Schau auf den Ursprung. Schau dir die Ursprünge mancher Lehren an. Zum Beispiel Psychologie oder Psychiatrie. Du findest niemanden, der nicht selbst geistig krank war oder drogensüchtig. That was not either mentally ill himself, was not a drug addict, didn't have some type of major moral oder ein größeres moralisches bzw. unmoralisches Problem hatte oder Fantasien über seine Schwester, seine Mutter oder jemand anderen. Weil sie dämonisch belastet waren. Hör zu, jemand, der dämonisch belastet ist, kann dich nicht verstehen, wenn du aus Gott geboren bist. Der natürliche Sinn kann die Dinge des Geistes nicht empfangen. Er kann die Dinge Gottes nicht verstehen. Stimmt's nicht? Wenn du von Gott geboren bist, können dich andere Menschen nicht verstehen. Wenn sie dich nicht verstehen, können sie dich auch nicht therapieren. Versteht ihr? Dass ein Christ in der Welt nach Hilfe sucht, ist totale Zeitverschwendung. Es wird deine Probleme nur vergrößern, weil sie dich nicht verstehen. Ich sage dir, wenn die Welt dich verstehen könnte, wärst du nicht wiedergeboren. Jesus sagte, sie verstehen mich nicht und sie werden euch auch nicht verstehen. Ist das nicht so? Es ist eigenartig. Ich höre Christen manchmal sagen, wenn du neu geboren bist, dann wird dir Gott etwas Besseres geben für das, was er dir genommen hat. Das stimmt nicht immer. Gott hat uns nicht versprochen, dass er uns alles ersetzt, was wir aufgegeben haben. Nicht alles. Die Bibel sagt, dass es bei einigen Dingen so ist, aber es muss nicht für alles ein perfektes Gegenstück geben. Einige Dinge musst du einfach nur lassen. Ich habe die Seifenopern aufgegeben und Gott hat mir diese andere Fernsehsendung geschenkt. Nein, du musst deine Bibel nehmen und aufhören, irgendwas zu schauen. Du fragst, warum habe ich nur solche Probleme? Vielleicht, weil du 15 verschiedenen Predigern zuhörst. Jeder gibt dir eine andere Antwort. Nimm einfach die Bibel und tu, was sie sagt. Es ist so einfach. Jeder von uns kann die Bibel verstehen, wenn du dir die Zeit nimmst und sie einfach nur liest. Also nicht nur lesen, sondern dich entschließen, das zu tun, was du liest. Je mehr du darüber nachdenkst, umso klarer und stärker wird es. Warum? Weil der in uns ist, anders denkt als die Welt. Was soll das, sich der Welt gleich zu machen und dann zur Welt zu sagen, du brauchst uns, komm in unsere Kirche? Es bringt überhaupt nichts. Menschen suchen nach etwas und wir müssen in der Lage sein, es ihnen zu geben. Nächste Frage. Wenn die Bibel das entscheidende Wort ist, das uns sagt, wie wir unseren Glauben einsetzen sollen, wie beeinflusst die Bibelübersetzung unseren Glauben, unsere Wirksamkeit und unsere Kraft? Ja, richtig. Es gibt manche Bibeln, die ich nicht mal als Türstopper einsetzen würde. Wirklich. Und ich habe kein Problem mit der King James Bibel, denn ich bin damit aufgewachsen. Sie ist nicht die genaueste, aber im Allgemeinen ist sie gut. Und für sie gibt es die meisten Werkzeuge, die man einsetzen kann, um herauszufinden, was im Original steht. Aber es gibt Übersetzungen da draußen, die dem Text das Blut entziehen. Es gibt Übersetzungen da draußen, die alle möglichen Dinge herausnehmen und andere Worte einsetzen. Ich bleibe bei der King James und ich benutze eine erweiterte Übersetzung. Das ist vielleicht die genaueste Übersetzung des Neuen Testaments. Sie ist sehr gut. Aber wenn du denkst, die King James ist schwer zu lesen, dann lies mal dieses Ding. Denn ein Satz in der King James wird ein ganzer Absatz, denn es ist erweitert. Aber es ist genau das, was ein griechisch sprechender Mensch des ersten Jahrhunderts verstehen würde. Es ist gut. Es ist aus einer vierbändigen Reihe. So, it is good. It's overall, and he actually has a four-volume set that it's one of the volumes, so it's good. Ich benutze nicht eine Menge unterschiedlicher Kommentare. Ich habe meinen Laptop und eine PC-Studienbibel, ich glaube Version 5, und es hat einige verschiedene Übersetzungen. Ich benutze nicht viele davon, und ich benutze nicht alle Kommentare. Ab und zu öffne ich mal den einen oder anderen, um zu sehen, was er sagt. aber ich benutze sie kaum jemals als aussagekräftige Quellen. Warum? Weil es Menschen geschrieben haben. Sie können Fehler machen, wie jeder andere. Ich gehe also immer wieder zur Bibel zurück und lasse die Bibel sich selbst auslegen. Es ist sehr einfach. Lies einfach den Kontext. Der einfachste Weg herauszufinden, was sie sagt, ist, lies die 7 Verse davor und die 7 dahinter. Wenn du 15 Verse liest, kennst du den Kontext. Eine Menge falscher Lehrer hat ihren Ursprung darin, dass ein Vers aus der Mitte herausgezogen wird und nicht über den Kontext gesprochen wird. Halte es im Kontext. Du musst nicht fantasievoll werden. Bleib bei der Einfachheit des Evangeliums. Das funktioniert. Das stimmt auch, als ich noch im Kampfsport war. Ich bemerkte nämlich, dass die besten Kämpfer nicht diejenigen waren, die das größte Repertoire an Waffen oder Werkzeugen oder Techniken hatten. Der beste Kämpfer war derjenige, der einige wenige Techniken zur Meisterschaft gebracht hatte. Und es zeigte sich, dass sie ihre Gegner immer in eine Position bringen konnten, in der sie eine dieser besten Techniken verwenden konnten. Wenn du auf diesem Fundament stehst, dann ist die Sache so einfach. Es gibt nichts, gar nichts, was der Name Jesu nicht besiegen könnte. Es ist alles, was du brauchst, nur das. Wenn du nur das glauben kannst, dann brauche ich dir nichts mehr weiter beizubringen. Denn es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den die Menschen gerettet werden sollen. Und damit ist alles erledigt, oder? Denn es gibt nichts, das einen Namen hat, das nicht seine Knie vor dem Namen Jesu beugen muss. Wenn es einen Namen hat, muss es sich beugen. Krebs hat einen Namen, es muss sich beugen. AIDS hat einen Namen, es muss sich beugen. Es macht also keinen Unterschied, was es ist. Selbst wenn es die Ärzte nicht benennen können, wisst ihr, wie das heißt? Ein Geist der Schwäche. Das ist es. Also hat es auch einen Namen. Also kannst du dem Ding befehlen, egal was es ist. Was immer es ist, der Name Jesu wird es besiegen. Alles, was du brauchst, ist der Name Jesu. Du musst verstehen, was dieser Name tut. Das ist, was Petrus in Apostelgeschichte 3 sagt. Und er nannte dir das Geheimnis. Wir sind hier, um Heilung zu studieren. Also, wenn du das Geheimnis wissen willst, es ist sehr einfach. Petrus sagt es uns. Tatsächlich, wenn ihr mal zur Apostelgeschichte 3 geht, lesen wir es schnell. Wie viele hier sind wiedergeboren? Okay, ihr seid gerettet, richtig? Will nur sicher gehen. Also hier ist die Frage. Geisteskrankheiten nehmen zu. Ich möchte von Gott gebraucht werden, um Menschen zu heilen. Doch da ist ein echter Angstfaktor dabei. Welche Ergebnisse hast du in diesem Bereich gesehen? Mit physischen Heilung habe ich kein Problem, aber Geisteskrankheiten sind ein anderes Spielfeld. Nein, ist es nicht. Es ist das Gleiche. Funktioniert genauso. Bei allem geht es auf die gleiche Art. Aber hier ist das Problem. Geisteskrankheiten haben dir den Mut genommen. In the stare down before the fight, you blinked. Im Augenkontakt mit dem Gegner vor dem Kampf hast du geblinzelt. Das ist alles. Es hat dich überzeugt, dass es stärker ist als du. Und das Problem ist, dass das stimmt, wenn du deinen Kopf aus Jesus herausgestreckt hast und gedacht hast, dass du das tust. Aber wenn du in Christus verborgen bleibst, dann bist du in ihm. Und wenn du dann redest, kommt es aus Jesus heraus und dann hört der Teufel nur die Stimme, die aus Christus kommt. Ich bin hier ein bisschen nicht Hyperbel, ich benutze Metaphern, okay? Sowas in der Richtung, eine dieser Sachen, okay? One of those things, okay? So, the idea is that, okay, there it's either all of God's power. Es ist entweder alles Gottes Kraft oder es ist nichts aus Gottes Kraft. Es ist so oder es ist nicht so. Wenn es seine Kraft ist, dann ist Geisteskrankheit nicht anders als alles andere. Wenn du allerdings versuchst, diese Sache in deiner eigenen Kraft anzugreifen, dann hast du natürlich recht. Die Geisteskrankheit wird dich jedes Mal schlagen. Du hast keine Macht darüber, außer durch Jesus, richtig? Dein Problem ist, du schaust darauf mit deinen eigenen Augen und nicht durch die Augen Jesu. Du musst es aber durch seine Augen ansehen. Und wenn du es durch ihn anschaust, wird alles viel einfacher. Und du denkst nicht groß, klein, das ist groß. Du musst auf alles durch die Augen eines Königs schauen. In den Augen eines Königs ist alles ein Untertan. Wir sagen, er ist ein Untertan dieses Königreichs. Und das Wort Untertan geht auf die Tatsache zurück, dass sie unter den König getan sind. Also musst du auf jede Situation durch die Augen eines Königs schauen, dass nämlich alles diesem einen Namen untergetan ist. Right? Deswegen ist auch alles dem Befehl zur Änderung untertan. Ihr habt jetzt immer wieder das Wort untertan gehört. Es ist der Schlüssel. Also beides ist das Gleiche. Beides wird gleich behandelt. Der Unterschied ist, du hast vielleicht noch keine Wirkung gesehen. Ich kann euch bezeugen, wir haben Zerebralparese, wir haben Down-Syndrom, wir haben Autismus gesehen. Ehrlich, ich kann nichts nennen, was man hier nennen kann, das nicht besiegt wurde. Ich kann nicht sagen, dass wir es jedes Mal besiegt haben, wann immer wir es angetroffen haben, denn wir wuchsen in diese Dinge hinein. Und ich versuche euch jetzt diese Dinge zu lehren, damit ihr schneller hineinwachst als ich, damit ihr all diese Sachen als gleich anseht, damit ihr dieselben Ergebnisse bekommt. Häufig reden wir von einer Gabe bei Menschen, die ihren Glauben in einem bestimmten Bereich entwickelt haben. Aber es ist keine Gabe, so wie wir von einer Gabe denken. Es ist einfach dein Glaube, der sich entwickelt hat. Wenn du anfängst, für Leute mit Rückenschmerzen zu beten und sie geheilt werden, dann werden Rückenschmerzen für dich ziemlich schnell zur Routine werden. Und dann kommt jemand mit einem verletzten Knöchel zu dir und du sagst, also versuchen wir mal. Denn du hast einen großen Glauben für Rücken, aber keinen Glauben für Knöchel. Du kannst Glauben in einigen Bereichen haben und keinen Glauben in anderen. Die Idee ist, dass du deinen Glauben in jedem Bereich aufbaust, damit du jede Krankheit angreifen kannst. Acts 3 here. Yep, let's get there. Also Apostelgeschichte 3. So you're born again. Also um sicherzustellen, dass ihr in den letzten 5 Minuten nicht durcheinander gekommen seid, ihr seid wiedergeboren, ja? Okay, Acts chapter 3, verse 1. Now Peter and John. Petrus aber und Johannes. Bevor ich weiterlese, möchte ich anmerken, dass dieser Text ungefähr 60% aller menschlichen Traditionen zerstören wird, die Heilung betreffen. Also erledigen wir das in einem Kapitel, das ist gut, oder? Damit kann ich euch dann nach Hause schicken und ihr habt was zum Nachdenken. Hoffentlich werdet ihr nicht in der Lage sein zu schlafen. Hey, wenn ich nicht schlafen kann, braucht ihr das auch nicht. Ich wache morgens um 1 auf oder um 3 und jetzt werde ich eigentlich sehr müde. Also, Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die 9. zusammen hinauf in den Tempel. Wo gingen sie also hin? Zum Tempel, um zu beten, richtig? Was bedeutet das also? Sie hatten noch nicht gebetet. Sie waren nicht warm gebetet. Sie wollten gerade beten. Wenn sie also auf dem Weg zum Gebet waren, warum sagten sie nicht, hey, warte, bis wir wieder rausgekommen sind, richtig? Und was bedeutet das? Es gibt keine bestimmte Zeit, die du vorher gebetet haben musst, damit du etwas tun kannst. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Das war also ein schwerer Fall. Wenn ihn jemand gefragt hätte, wann bist du das letzte Mal gelaufen? Ja, vor 2 Monaten konnte ich noch laufen. Wann bist du das letzte Mal gelaufen? Ich bin noch nie gelaufen. Okay. Kommt schon, was ist der Unterschied? Laufen oder nicht laufen ist immer noch laufen oder nicht laufen. Ihr müsst über diese Gedanken wegkommen. Der Feind versucht, euch wegzublöffen. Er will euch überzeugen, dass das ganz groß ist, ganz böse. Ihr müsst ihm sagen, wenn du groß und böse sehen willst, dann musst du meinen großen Bruder und meinen Vater anschauen. Der ist groß, du bist gar nichts dagegen. Okay. Ja, he says. Und ein Mann, der von seiner Mutterleibe an lahm war, wurde herbeigetragen. Man setzte ihn täglich an die Pforte des Tempels, die man die Schöne nennt, damit er Almosen erbat von denen, die in den Tempel gingen. Also, wonach hat er gefragt? Genau, nach Geld. Bemerkt ihr, sie brachten ihn täglich und legten ihn in das Tor des Tempels. Das Erste, was Spötter oder Christen ohne Kraft an dieser Stelle sagen, ist, weißt du, er lag täglich da, also vermutlich ist Jesus jeden Tag an ihm vorbeigegangen und hat ihn doch nicht geheilt. Und ich könnte das ein bisschen verstehen. Aber wisst ihr, ich war an Orten, wo die Menge so eng stand, dass ich nicht sagen könnte, wer dort gewesen ist. Ich könnte direkt an ihnen vorbeigehen, obwohl sie die ganze Zeit da waren. Denn da waren so viele Leute, die ständig mit mir gingen, dass ich andere Leute nicht sehen konnte. Da steht zwar, dass er dort täglich niedergelegt wurde, aber da steht nicht, wann sie damit begannen. Es ist komisch und eigenartig, denn die Kritiker, diejenigen, die gegen Heilung sprechen, nehmen für gewöhnlich in Anspruch, Christen zu sein. Denn Nichtchristen nehmen sich für gewöhnlich nicht so viel Zeit, sich dieses Zeug auszudenken. Häufig sind es Christen, die damit kommen, dass, warum hat Jesus ihn nicht geheilt, als er da war? Ich weiß nicht, und es ist mir egal. Ist es entscheidend? Wichtig ist doch, der Mann wurde geheilt, nicht? Wir werden das in einer Minute sehen. Meinst du, das ist eine Zeitfrage? Vielleicht hat Gott einen Zeitpunkt bestimmt. Zeig mir das. Kannst du mir zeigen, wo das steht? Dass es Gottes Zeitpunkt war? Dann glaube ich das. Aber wenn es dort nicht steht, kannst du es nicht sagen, verstehst du? Nicht, wenn du dich selber Christ nennst. Du darfst nur das sagen, was der sagt, den du repräsentierst. Wenn es nicht im Buch steht, kannst du es nicht sagen. Das ist wie mit der Geschichte vom Teich Bethesda. Manche Leute sagen, warum hat Jesus nur den einen geheilt, wo doch eine Menge Leute da waren? Warum versuchst du, das hineinzulesen? Dort steht nicht, dass er nur einen heilte. Tatsächlich sagt Johannes in seinem Evangelium sehr deutlich, dass er nur einzelne Begebenheiten herausgesucht hat, damit du weißt, dass er der Christus ist. Er hat nicht jedes Detail jeder Geschichte erzählt. Er hat einige Geschichten und einige Details erzählt und einige Details weggelassen. Denn in den synoptischen Evangelien erfährst du in allen Begebenheiten verschiedene weitere Details. Leute sagen, wie kann er alle anderen krank zurücklassen? Wer sagt, dass er das tat? Wir wissen es nicht. Alles, was wir wissen, ist, dass Johannes die Geschichte eines Mannes erzählt, der nicht geheilt werden konnte, weil er sich nicht helfen konnte. Dass Jesus zu diesem Mann ging, der sich nicht helfen konnte, und ihn einfach heilte. Was den alten Spruch zunichte macht, der sagt, Gott hilft denen, die sich selber helfen. Nein, das Evangelium ist, Gott hilft denen, die sich nicht selber helfen können. Es erstaunt mich einfach, wie Christen die Ersten sind, die schlecht über Gott reden wollen. Ich meine, kommt schon, wenn seine Freunde welche sind, die gegen ihn arbeiten, dann ist das übel. Also schaut, der Bettler fragt nach Geld. Er wollte keine Heilung, nicht wahr? Er fragt nicht nach Heilung. Stimmt's? Er fragt nach Geld, nicht nach Heilung. Wahrscheinlich für seinen Arzt. Nur ein Spaß. No, I'm kidding. Anyway, okay. He said, als dieser Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel eintreten wollten, bat er, dass er ein Almosen empfinge. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn hin und sprach, sieh uns an. Erste Verwarnung für Petrus. Armer Petrus. Er hatte nicht den Vorteil unserer guten, modernen Theologie. Er konnte unsere Priesterseminare nicht besuchen. Alles, was er hatte, waren 3,5 Jahre mit Jesus. Es ist eigenartig. Ist irgendjemand hier, der nicht weiß, dass das Letzte, was du zu einem Kranken sagen darfst, ist, schau auf mich. Stimmt's? We never say that. What do we say? Look to Jesus. Schau auf Jesus. Was hätte er wohl gesagt? Ich schaue, aber ich sehe nichts. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum jemand einen Repräsentanten braucht? Weil er selbst nicht anwesend ist. Right? Come on. Also, wenn uns Jesus zu seinen Repräsentanten gemacht hat, dann deswegen, weil er nicht da ist und wir ihn repräsentieren sollen. Ihr sollt Leute nicht zu Jesus wegschicken. Wisst ihr, warum es in der Kirche keine Jüngerschaft mehr gibt? Weil jeder Angst hat zu sagen, folge mir. Aber das ist das, was Paulus sagt. Folgt mir, wie ich Christus folge. Stimmt's? Follow me as I follow Christ. Isn't that right? Aber heutzutage will das niemand sagen, weil dann jemand sagen könnte, er ruft die Leute zu sich, was glaubt er, wer er ist? Nein, er sagt, macht Jünger. Ja, natürlich, Jünger Jesu, aber durch dich. Sie sollen dir folgen. Paulus sagt, ihr habt gesehen, wie ich lebe. Ihr habt gesehen, was ich glaube. Ihr wisst, was ich euch predige. Ihr habt gesehen, wie ich handle und wie ich Dinge tue. Das sagte er zu Timotheus. Aber heute würden wir das nicht mehr sagen. Warum? Weil viele Leute kein Leben führen möchten, das wert wäre, dass man es nachahmt. Und sie möchten auch nicht, dass jemand ihr Leben untersucht und genau prüft. Aber dazu sind wir berufen. Die Bibel sagt, wir sollen offene Bücher sein, die von allen Menschen gelesen werden können. Wir sollen nichts haben, was wir verbergen müssen. Das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen, sondern wenn dir jemand sagt, was mit dir nicht stimmt, darfst du sagen, ja, ich weiß, ist Gott nicht wunderbar? Ich könnte dir von ganz vielen meiner Probleme erzählen, aber ich tue es nicht. Du denkst, dass das problematisch ist, und doch kann mich Gott gebrauchen. Und er weiß mehr über mich als du. Ich bin viel mehr erstaunt darüber, dass Gott mich benutzt, als du es bist. Also weiter. Petrus aber mit Johannes blickte fest auf ihn und sprach, sieh uns an, erste Verwarnung. Er gab aber Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Und was wollte er empfangen? Geld, keine Heilung. Petrus aber sprach, Silber und Gold besitze ich nicht. Okay, das bedeutet, er war Pfingstler. Okay, isn't that right? That's what he said. Silver and gold have I none. Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Zweite Verwarnung für Petrus. Komm schon, Petrus, das kannst du so nicht sagen. Du kannst nicht sagen, was ich habe, gebe ich dir. Du musst sowas sagen wie, lasst uns beten und sehen, was Jesus tun wird. Wir werden einfach hoffen und beten. Aber du brauchst nicht zu hoffen und zu beten. Du sollst glauben und beten, ja? Schaut, er sagt, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareas, geh umher. Also merkt ihr, er sagt das, aber dann geht er nicht zurück und wartet, was passiert. Er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Also Schritt 1, im Namen Jesu steh auf und geh. Schritt 2, er nimmt seine rechte Hand und zieht ihn empor. Schritt 3, hochziehen. Sofort aber wurden seine Füße und Knöchel stark. Das ist Schritt 4. Beachtet, dass da keine Stärke war, bis er ihn hochzog. Er wurde nicht geheilt, bevor ihn Petrus hochzog. Das ist vielleicht der Grund, warum du nicht die Heilung siehst, die du gern sehen möchtest, weil du nicht bereit bist, einen Schritt nach vorne zu tun und das Risiko einzugehen, wie ein Idiot auszusehen. Denn das Erste, was du denkst, ist, wenn es nur nicht passiert. Und dann sagst du vielleicht solche Sachen wie, was, wenn es nicht passiert? Ich will Gott nicht lächerlich machen. Ich will sein Ansehen nicht schmälern. Du hast keine Angst um Gottes Ansehen. Du hast Angst um dein Ansehen. Was wirst du tun, falls es nicht passiert? Wie wirst du dann aussehen? Und das bedeutet, dass du noch nicht tot bist. Es bedeutet, dass du noch mehr sterben musst. Und Petrus ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sofort aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Er sprang auf, konnte stehen und ging umher. Und er trat mit ihnen in den Tempel, ging umher und sprang und lobte Gott. Und das ganze Volk sah ihn umhergehen und Gott loben. Und sie erkannten ihn, dass er der war, der um Almosen an der schönen Pforte des Tempels gesessen. Und sie wurden mit Verwunderung und Erstaunen erfüllt über das, was sich mit ihm ereignet hatte. Während er aber den Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voller Erstaunen zu ihnen zusammen in der Säulenhalle, die Salomonshalle genannt wird. Und als Petrus es sah, was sah er? Alle Menschen laufen auf ihn zu. Als aber Petrus es sah, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Halten wir hier an. Das hier zerstört die meisten Heilungslehren. Was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft? Mit anderen Worten, es liegt nicht daran, dass ich ein Apostel bin, nicht weil ich gesalbt bin, es ist nicht durch meine Kraft, es hat nichts mit mir zu tun, es ist nicht meine Heiligkeit, ich habe nicht genug gefastet, ich habe heute noch nicht mal gebetet, war noch nicht mal im Tempel zur Stunde des Gebets, habe die Stunde des Gebets verpasst. Also ich habe nicht genug gebetet, nicht genug gefastet, habe nicht genug eigene Heiligkeit, um das zu verdienen. Er sagt, wir haben diesen Mann nicht zum Gehen gebracht. Schaut! Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Wann hat er ihn verherrlicht? Zweimal. Natürlich, als er ihn von den Toten auferweckte, aber auch, als dieser Kranke aufstand, den ihr überliefert und Petrus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Das ist ein starkes Stück. Sie kommen zu Petrus gerannt, um etwas zu sehen. Und er fängt an, sie zu beschuldigen. Die Männer sind aufgeregt. Ein lahmer Mann. Hey, hast du von Bill gehört? Er war lahm und jetzt nicht mehr. Lass uns gehen und sehen, was passiert ist. Sie rennen herüber und Petrus sagt als erstes, ihr habt das getan. Ihr. Ihr seht, wie er das tat. Er predigt. den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser entschieden hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Das musste ich jetzt noch sagen. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet. Who's that? I'm trying to think. Sounded like that guy on the Underdog. Remember the old Underdog cartoon? Yeah, Underdog. Okay. And you killed the Prince of Life. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und jetzt passt auf. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Was hat den Mann geheilt? Der Name und der Glaube an den Namen. Richtig? Beachtet, was er sagt. Es ist nicht durch unsere Kraft. Es ist nichts, was ich inhärent in mir habe. Es ist nicht meiner Salbung. Es liegt nicht daran, dass ich Apostel bin. Es liegt nicht an meiner Heiligkeit. Ich habe nicht genug gebetet, nicht genug gefastet, habe nicht genug gute Taten getan. Aber es war der Name Jesu und der Glaube an den Namen, der diesen Mann hat gehen lassen. Stimmt das? Hört jetzt genau zu. Es ist wichtig, diese Lektion zu verstehen. Wenn jemand etwas tut und dir dann sagt, wie er es getan hat, dann versuch nicht, ihn zu korrigieren, denn er hat es getan. Lass ihn dir sagen, wie er es tat, und vertraue ihm einfach. Sag nicht, vielleicht war es... Nein, lass die Person, die es getan hat, erzählen, wie sie es getan hat. Ja, das ist eine gute Lektion, oder? Beachtet, was er sagt. Es ist der Name Jesu und der Glaube an diesen Namen, der diesen stark gemacht hat. Okay. Lasst mich nochmal fragen, wie wirst du gerettet? Es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, durch den die Menschen gerettet werden können. Der Name Jesu. Und du musst Glauben in diesen Namen haben, um gerettet zu werden. Es ist also der Name und der Glaube an diesen Namen, der dich gerettet hat. Der euch gerettet hat, stimmt's? Petrus sagt, es war der Name und der Glaube an diesen Namen, der ihn geheilt hat. Als du also gerettet wurdest, wer hat den Glauben in den Namen ausgeübt? Du, oder? Du warst es, stimmt's? Du hast Glauben an diesen Namen gehabt und du wurdest gerettet. Und wer hat den Namen benutzt und den Glauben an ihn gehabt, dass dieser Mann geheilt wurde? Petrus. Also, wenn du diesen Namen benutzen kannst und den Glauben an den Namen für etwas so Selbstsüchtiges wie gerettet zu werden, bestimmt kannst du dann den Namen benutzen und den Glauben daran, um etwas Selbstloses zu tun, wie einen Lahmen zu heilen. Darum geht's hier. Amen. Come on. Alles, was ihr braucht, ist der Name und der Glaube an den Namen. Darauf läuft alles hinaus. Und sobald ihr versteht, und je mehr ihr über den Namen nachforscht und was in diesem Namen ist, ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Stimmt's? Du bist zu dem Namen gelaufen, als du gerettet wurdest. Du bist jetzt in diesem Namen und du hast diesen Namen. Und das Schöne ist nicht nur, dass du den Namen hast, sondern die Bibel sagt, dass Gott alles im Himmel und auf Erden nach ihm benannt hat und dass wir in diesem Namen sind. Aber du bist nicht nur in diesem Namen, sondern du hast den Namen. Du kannst den Namen benutzen und der Name gehört dir, denn du bist nach ihm benannt. Versteht ihr? Es ist nicht nur sein Name. Es ist dein Name. Warum? Weil du und er eins sind. Paulus sagte, ich sage euch ein Geheimnis. Es ist wie bei Mann und Frau. Wenn die Frau den Mann heiratet, darf sie seinen Namen verwenden. Und dann ist es nicht mehr nur sein Name, sondern auch ihr Name. Sie ist nicht damit geboren. Aber sie hat diesen Namen und sie kann diesen Namen nun benutzen. Als du neu geboren wurdest, kamst du in ihn hinein. Und deswegen, genau wie Mann und Frau nun nicht mehr zwei, sondern eins sind, ist es genauso mit dir. Er, der mit dem Herrn verbunden ist, ist jetzt nicht allein, sondern ist ein Geist mit dem Herrn. Also seid ihr eins. Sein Name ist dein Name und du kannst diesen Namen nach deinem Willen verwenden, denn es ist dein Recht, ihn zu verwenden. Denn er gehört dir. Versteht ihr? Du musst nicht um Erlaubnis fragen, ob du ihn benutzen darfst. Es ist dein Name. Du kannst ihn verwenden. Die Kirche hat das nie verstanden. Wir predigen das ständig und wir sprechen darüber aus einer irdischen Perspektive und aus einer natürlichen Gesinnung. Die Kirche hat nie wirklich diese Einheit verstanden und daher auch die Gemeinschaft nicht, die wir mit Christus haben. Wir sind eins mit ihm, versteht ihr? That we have with Jesus. We are one with him. Do you understand? Lest nach. Jesus sagt, was immer ihr auf Erden bindet, ist im Himmel gebunden. Was immer ihr auf Erden löst, ist im Himmel gelöst. Wo beginnt das Binden und Lösen? Mit dir, auf der Erde. Eine Sache, die ihr unbedingt verstehen müsst, ist folgende. Wenn ein Kind Gottes spricht, hört der Himmel und stimmt zu. Hört die Hölle und gehorcht. Das ist es, was ihr jetzt seid. Ihr müsst euch Folgendes merken. Ihr seid erstens Gottes Sohn. Aber ich bin eine Frau. Nein, nein, versuch nicht, dich von Christus zu trennen. In Christus gibt es weder Mann noch Frau. Ihr seid alle eins in Christus. Weder Grieche noch Jude, weder Sklave noch Freie. Hört auf zu trennen, was Gott vereint hat. Ihr seid in ihm. Du bist Gottes Sohn in ihm. So you are in him. You are God's son in him. Do you understand? So you're God's son. Also du bist Gottes Sohn und du bist auch Herr über Satan und du bist der Menschendiener. Wir schauen uns das später noch an. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin ein Sohn, der dient. Aber ich bin nicht Gottes Diener, denn Söhne und Diener sind zwei verschiedene Klassen. Ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ein Freund weiß es. Jesus nennt die Jünger Freunde, denn sie waren noch keine Söhne, denn er war noch nicht gekreuzigt worden. Er konnte sie nur als Freunde bezeichnen. Ich sage dir, wir sind jetzt mehr als Freunde. Jetzt gehören wir zur Familie. Also bist du jetzt Gottes Sohn, Herr über den Teufel und Diener der Menschen. Ihr dient euren Mitmenschen. Nun, du kannst deinen Mitmenschen nicht helfen und die Krankheit von ihnen entfernen, es sei denn, du bist Herr über den Teufel. Und du kannst den Teufel nicht wegschicken, es sei denn, du bist Herr über ihn. Und du kannst nicht Herr über den Teufel sein, wenn du nicht Gottes Sohn bist. Also bist du das alles oder nichts davon. Versteht ihr? Du kannst nicht der Menschendiener sein, ohne Herr über Satan zu sein, und nicht Herr über Satan, wenn du nicht Gottes Sohn bist. Aber wenn du Gottes Sohn bist, wirst du automatisch Herr über Satan, was dir erlaubt, den Menschen zu dienen, indem du Krankheit und Gebrechen wegschickst. In diesem Seminar werden wir hauptsächlich über Heilung sprechen, aber letzten Endes geht es um die Frage, wer du in Christus bist. Denn Jesus hat nicht durch eine Lehre geheilt. Jesus hat nie über Heilung gelehrt. Jesus heilte aufgrund seiner Stellung. Deswegen wirst auch du heilen, aufgrund deiner Stellung, nicht wegen einer Lehre. Ihr kennt doch alle Heilungslehren. Hat irgendjemand hier noch nie eine Lehre über Heilung gehört? Und er hat nicht gehört, dass Heilung im Erlösungswerk ist? Ich meine, die meisten von euch, ihr habt es studiert, ihr habt Bücher gelesen und anderes gemacht. Ihr kennt die Lehre. Ich sage euch, als Heilung für mich eine Lehre war, fiel mir das Lehren ganz einfach. Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3, einfach die Liste entlang gehen, zack, zack, zack. Und es ist seltsam, denn je mehr ich darin gelebt habe und je erfahrener ich wurde, umso weniger wurde es eine Lehre. Und plötzlich geht es nur darum, wer ich bin. Versteht ihr? Wenn du dich einer Sache widmest, wirst du ihr gleich. Und weil ich mich mit Heilung beschäftigt habe, es getan habe und nicht nur studiert, denn solange du es nur studierst, wird es eine Lehrmeinung bleiben, aber sobald du es tust, hört es auf, eine Lehre zu sein und wird zu dem, was du bist. Ich kenne mich nicht nur mit Heilung aus. Ich verstehe die Lehre nicht nur. Ich bin Heilung. Wisst ihr warum? Weil es sein Leben in mir ist, das herausströmt. Du brauchst Heilung, wir geben es dir. Du brauchst Befreiung, wir geben es dir. Du brauchst Errettung, wir können es dir geben. Warum? Es liegt daran, wer wir sind. Ein Kanal des Himmels. Der Himmel kann aus Stein sein, er kann geschlossen sein für einen Sünder. Aber nicht für dich. Denn erstens, selbst wenn die Tore des Himmels geschlossen wären, wäre es egal. Denn du bist schon drin. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt, in Christus Jesus. Wen interessiert es, ob die Tore des Himmels zu sind? Verstehst du? Du bist bereits drinnen. Es könnte sein, dass du neben einem Menschen sitzt, der ein Sünder ist, nicht wiedergeboren. Er könnte sterbenskrank sein. Sie könnten Gott seit Jahren um Heilung und Befreiung gebeten haben oder irgendetwas anderes und nichts empfangen haben. Warum? Weil die Himmel für sie geschlossen sind. Nehmen wir das einfach mal an. Und wenn die Himmel für sie wirklich geschlossen sind, dann ist das eben so. Aber sie sind nicht für dich geschlossen. Und deine Aufgabe ist beschrieben. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel geschieht. Deine Aufgabe ist es, den Himmel auf die Erde zu bringen. Deine Aufgabe ist es, der Kanal des Himmels zu den ungeretteten Menschen zu sein. Für Menschen, die sich nicht mehr selbst helfen können. Für Menschen, die Gott nicht kennen. Wir haben häufig noch die Ansicht, dass Gott wütend auf die Sünder ist und wir denken, die verdienen das. Aber der Gedanke Gottes ist, dass er seine Güte und Barmherzigkeit den Menschen zeigen möchte, damit es sie zur Umkehr zieht, damit es sie aus ihrer Haltung löst und damit sie ins Königreich kommen. Und der Weg, wie du das tust, ist, indem du zeigst, wie gut Gott ist und ihnen das Wesen Gottes zeigst. Als Jesus von einer Stadt in Samaria abgelehnt wurde, fragten ihn die Jünger, willst du Feuer vom Himmel herabfallen lassen? Wir können Feuer vom Himmel herabfallen lassen. Es wird die Stadt zerstören. Und Jesus sagt, ihr wisst nicht, welch Geistes ihr seid. Das ist das Problem der Kirche. Wir wissen nicht, welch Geistes wir sind. Das Erdbeben in Haiti. Oh, es ist der Zorn Gottes. Nein. Warum glaubst du das? Warum denkst du automatisch an sowas? Wie als damals Katrina durch New Orleans fegte. Das Erste, was man hörte, war, das ist der Zorn Gottes gegen New Orleans. Wirklich? Sind die Stripclubs in der Bourbon Street schon alle geschlossen? Ist Gott alt geworden? Hat er die Bourbon Street verfehlt? Immer wenn Gott im Alten Testament Städte vernichtet hat, hast du danach nie wieder von ihnen gehört. Niemand ist hingegangen und hat sie neu eröffnet. Right? Lasst mich Folgendes fragen. Warum hat er nur New Orleans bestraft? Warum nicht auch noch Las Vegas? Ist sein Arm zu kurz, um ins Inland zu reichen? Aber dann verstehe ich nicht, warum San Francisco noch steht. Es liegt an der Küste. So ist es doch. Trotzdem sagen Prediger, das ist der Zorn Gottes. Ich kann euch ganz klar zeigen, dass Jesus sagt, der Vater hat alles Gericht in die Hände des Sohns gelegt. Der Vater richtet niemanden, sondern es liegt in Jesu Händen. Und er sagt, auch ich werde dich nicht richten. Er sagt, es wird jemanden geben, der dich an jenem Tage richten wird. Er sagt nicht am heutigen Tag, sondern an jenem Tag. Und er meinte den Tag des Gerichts, den letzten Tag. Und er sagte, und du wirst von den Worten gerichtet werden, die ich zu euch gesprochen habe. Versteht ihr? AIDS ist ein Gericht Gottes gegen Homosexuelle. Sobald ein Heterosexueller AIDS bekommt, stimmt das nicht mehr. Ist also das Gericht Gottes ansteckend? Kommt ihm nicht zu nahe, sonst springt das Gericht Gottes zu dir rüber. Wir müssen verstehen, dass Gott die Sonne scheinen lässt über die Gerechten und die Ungerechten. Gott ist gut. Amen? Gott ist gut. Right? It's amazing, because when you start looking at this stuff, wenn du diese Dinge erforschst, dann liest du in Psalm 103, Vers 10 folgendes. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Wenn dann jemand sagt, das Gericht Gottes ist auf uns, dann kannst du sagen, nein, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden. Woher kommen dann Krankheit und Gebrechen? Vieles davon ist erklärbar mit Saat und Ernte. Manches sind einfach Angriffe und anderes davon ist, was die Leute Unglück nennen. Wir wissen natürlich, dass das keine Zufälle sind. Du hast es zwar nicht geplant, aber das heißt nicht, dass es der Teufel nicht geplant hat. Aber das sind ganz allgemein die Quellen für Krankheit und Gebrechen. Entweder durch Saat und Ernte, Unglücke oder Angriffe. Aber es ist nicht das Gericht Gottes. Wenn es das Gericht Gottes wäre, könntest du nichts dagegen machen. Und wenn Krankheit und Gebrechen das Gericht Gottes wären, wäre Jesus gegen Gottes Willen vorgegangen, als er die Menschen geheilt und befreit hat. Außerdem hat er auch Menschen geheilt, die in Sünde waren. Stimmt's? Wir können damit stundenlang weitermachen. Ihr sagt, was hat es mit Heilung zu tun? Alles, denn es trifft den Kern dieser Sache. Du musst erkennen, wer du bist und wen du repräsentierst. Und wenn du erkennst, dass du nicht gegen Gott kämpfst, dann kannst du mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Herzen kämpfen.